Lektion 2, Hörtext 3. Karriere machen bei uns nur Frauen. Kompi KG Schneider, guten Tag. Tag Jens, hier ist Uwe. Uwe Berger vom Tennisclub, du weißt schon. Du, ich hab mich doch bei euch auf diese Stelle als Assistent beworben. Stell dir vor, heute kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ist ja toll, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir ja vielleicht bald Kollegen. Ja, ich hoffe ja auch, dass es klappt. Sag mal, kannst du mir denn ein paar Tipps geben? Aber sicher. Also über die Stelle weißt du ja Bescheid. Assistent bei der Direktion, bei der Chefin unserer Verkaufsabteilung, Frau Dr. Stark. Warum die jemanden sucht, weiß ich auch nicht. Die möchte am liebsten immer alles selber machen. Naja, ein Assistent, das ist wahrscheinlich eine Prestigesache. Also ein ruhiger Job, nicht viel zu tun. Oh nein, du musst dir dein Geld schon ganz schön schwer verdienen. Eine 5-Tage-Woche hast du da nicht. Du wirst schon viele Überstunden machen müssen. Abends oder samstags, das kannst du dir nicht aussuchen. Fürs Familienleben oder zum Tennisspielen bleibt da wenig Zeit. Naja, Stress und viel Arbeiten, das macht mir nichts aus. Das bin ich gewohnt. Wie steht's denn mit den Aufstiegsmöglichkeiten? Also mit den Karrierechancen für dich als Mann, das sieht nicht gut aus. Du wirst als Assistent eingestellt und wirst es auch bleiben. Karriere machen bei uns nur Frauen. In der Geschäftsleitung sitzen nur Direktorinnen. Aber der Verdienst ist sehr gut und die Sozialleistungen sind ausgezeichnet, das weißt du ja sicher. Ja, das klingt alles nicht uninteressant. Und als Assistent habe ich doch sicher Geschäftskontakte mit Kunden, mache Verträge, besuche Messen im In- und Ausland. Sowas macht mir schon Spaß. Du weißt ja, ich arbeite am liebsten selbstständig. Vorsicht, mein Lieber. Frau Dr. Stark sucht zwar eine dynamische Persönlichkeit, aber du bist nicht der Chef, sondern der Assistent, der Chefin. Also keine Gespräche mit Kunden führen, sondern nur die Termine machen. Nicht Verträge machen, sondern Verträge vorbereiten. Du kannst nicht selbstständig entscheiden. Die Chefin bestimmt, was gemacht wird. Sie hat immer das letzte Wort. Wenn du so arbeiten kannst, seid ihr ein perfektes Team. Oh je, das klappt bestimmt nicht. Als Chefsekretär... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also je mehr ich drüber nachdenke... Ich glaube, ich werde das gar nicht zum Bewerbungsgespräch gehen. Das hat ja dann doch keinen Zweck. Sei doch nicht so dumm. Willst du nicht mindestens hingehen und sie mal kennenlernen? Sie ist wirklich sehr nett. Aber natürlich, ich kann dich schon verstehen. Schwer arbeiten, nichts bestimmen können, keine Chance, vorwärts zu kommen. Das solltest du dir schon gut überlegen. Da gibt es nichts mehr zu überlegen. Aber vielen Dank für deine Auskunft. Es ist schon gut, wenn man solche Informationen vorher bekommt. Die gibt einem ja niemand im Bewerbungsgespräch. Sowas merkt man ja erst, wenn schon zu spät ist. Ich suche halt weiter. Das hat ja keine Eile bei mir. Also, tschüss. Bis bald mal wieder im Tennisclub. Ja, tschüss. Tut mir leid, dass es nicht dein Traumjob ist, aber den wirst du schon noch finden. Also, tschüss dann. Na prima, das wäre geschafft. Schon der zweite Anrufer, den ich diese Woche ganz privat informiert habe. Wenn das so weitergeht, bin ich der einzige Bewerber, der übrig bleibt. Da wird die Stark aber Augen machen. Erst 2 Jahre Assistent, dann Verkaufsdirektor. Wäre doch gelacht, wenn ich die Stelle nicht kriegen würde.